Hier sind die Lokalnachrichten am Montagmorgen auf Radio Mittelweser mit folgenden Themen. SPD fordert neue Beteiligungskultur, Paulik verlässt Nienburger Bundeswehrstandort und Kai Scharfetter gewinnt großen Preis von Nienburg. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio Philipp Kessler, guten Morgen. Die Nienburger Stadtratsfraktion der SPD fordert eine neue Beteiligungskultur. Ziel sei es, Bürgern mehr Transparenz bei Infrastrukturprojekten zu ermöglichen. Die Stadtverwaltung solle zunächst mit Einbindung der Politik, Vereinen und Institutionen einen Lagebericht bisheriger Beteiligungsverfahren erstellen. Auf Basis dessen solle eine neue Beteiligungskultur der Stadt Nienburg entwickelt werden. Der Antrag der SPD wird in der morgigen Stadtratssitzung um 16 Uhr im Nienburger Ratssaal behandelt. Führungswechsel in der Nienburger Clausewitz-Kaserne. Nach 3 Jahren und 9 Monaten wird Oberst Wolfgang Paulik den hiesigen Bundeswehrstandort verlassen. Nach seiner Zeit in Nienburg wird Paulik in Den Haag im CIMIC Center of Excellence als Direktor tätig sein. Am morgigen Dienstag wird Paulik sein Amt offiziell an seinen Nachfolger Oberst Joachim Miller übergeben und somit auch einen gut funktionierenden Standort. Ein Stillstand wird es nicht geben. Die Welt verändert sich jeden Tag neu. Und wenn die Streitkräfte sich nicht mit dieser Welt verändern, geht es uns so wie den Dinosauriern. Die hatten auch irgendwann mal keine Lust mehr auf Evolution und sind ausgestorben. Von daher wird es immer weitergehen. Das, was ich Oberst Miller mitgeben kann, ist, er soll sich das anschauen, was er hier hat. Und es soll genauso viel Spaß haben wie ich an dieser Tätigkeit. Und dann wird er eine gute Zeit haben hier. Die Samtgemeinde Maglohe sucht Buftis und FSJler. Es gäbe noch freie Stellen im Rathaus, in Kindertagesstätten und den Grundschulen Maglohe und Wietzen, so die Verwaltung. Die Bewerbungen für den Bundesfreiwilligendienst oder das Freiwillige Soziale Jahr können im Maglohe Rathaus eingereicht werden. Am Wochenende fand in der Alpheide das Nienburger Reiterfest statt. Highlight war unter anderem der große Preis von Nienburg am Sonntag, das schwere S2-Sterne-Springen. Den ersten Platz belegte Kai Scharfetter aus Oberneuland auf seinem Pferd Landorina. Zweite wurde Jonas Verfurt aus dem Oldenburger Münsterland, vor Thomas Brandt aus Winsen. Bei der S2-Sterne-Dressur setzte sich Wolfhard Witte aus Henningsen als Sieger durch. Silber ging an Leonie Bramall aus Isernhagen. Dritter wurde Sascha Böhnke aus Nienburg. Soweit die Themen am Montagmorgen aus unserer Nachrichtenredaktion.